Spawn. Sie kommt und fängt zu weinen an, weil sie keiner verstehen kann. So ihre Reaktion darauf, sie schlägt die neue Frau auf. Ich möchte so sein wie du, der bunte Stern. Oh baby, I love you, mein Traum wird niemals wahr. Niemand hört sie richtig an, wenn sie seine Lieder singt. Dann denkt sie doch schon so gut an, was sie selber bringt. Sie klingt reist aus von zu Haus, will nicht ins Erziehungsheim. Die Liebe redet dir keiner aus, nun ist sie mit dir am Start allein. Ich möchte so sein. Mein Traum wird niemals. Au! Die erste Zeit war schon recht schön, bis sie die große Liebe fand. Seitdem musste sie anschaffen gehen. Man hatte ihren Traum verbrannt. Sie klingt nicht, dass sie hier.